Erster dieser Psalm ist von David. Er ist für den Musikmeister. Die Melodie ist Kirschkuh der Morgenröte. Zweiter: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du bist weit weg und hilfst mir nicht. Du hörst meine Klagen nicht. Dritter: ich rufe tagsüber, mein Gott. Aber du antwortest nicht. Auch nachts finde ich keine Ruhe. Vierter: du bist der Heilige. Du wohnst über den Lobliedern von Israel. Fünfter: unsere Väter vertrauten auf dich. Du hast sie gerettet. Sechster: sie riefen zu dir und du hast sie gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Siebter: ich bin wie ein Wurm, kein Mensch. Die Leute lachen über mich. Das Volk verachtet mich. Achter: alle, die mich sehen, lachen über mich. Sie ziehen die Lippen hoch. Sie schütteln den Kopf. Neunter: sie sagen, vertraue auf Jahwe. Er soll ihn retten. Er soll ihn befreien. Jahwe mag ihn ja. Zehnter: du hast mich aus dem Bauch meiner Mutter geholt. Du hast mich sicher an der Brust meiner Mutter liegen lassen. Elfter: ich war von Geburt an bei dir. Von Anfang an bist du mein Gott. Zwölfter: bleib nicht fern von mir. Ich bin in Not. Es gibt keinen anderen Helfer. Dreizehnter: starke Stiere umgeben mich. Die Stiere aus Basan sind um mich herum. Vierzehnter: sie öffnen ihr Maul weit. Sie sind wie ein Löwe, der reißt und brüllt. Fünfzehnter: ich bin wie Wasser, das verschüttet wird. Meine Knochen sind alle locker. Mein Herz ist wie Wachs. Es schmilzt in mir. Sechzehnter: mein Mund ist trocken wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt am Gaumen. Du wirst mich in den Staub des Todes legen. Siebzehnter: böse Hunde umgeben mich. Eine Gruppe böser Menschen ist um mich herum. Sie sind wie Löwen. Sie sind an meinen Händen und Füßen. Achtzehnter: ich kann alle meine Knochen zählen. Sie sehen mich an. Sie freuen sich über mein Leid. Neunzehnter: sie teilen meine Kleider unter sich. Sie werfen Lose um mein Gewand. Zwanzigster: aber du, Jahwe, bleib nicht fern. Meine Stärke, komm schnell und hilf mir. 21. rette mich vor dem Schwert. Rette mein Leben vor den Hunden. 22. hilf mir aus dem Maul des Löwen. Hilf mir vor den Hörnern der Wildochsen. Du hörst mich. 23. ich will deinen Namen meinen Brüdern sagen. Ich will dich in der Gemeinde loben. 24. ihr, die ihr Jahwe fürchtet, lobt ihn. Alle Nachkommen Jakobs, ehrt ihn. Habt Ehrfurcht vor ihm, alle Nachkommen Israels. 25. er hat das Leid der Armen nicht abgelehnt. Er hat es nicht verachtet. Er hat sich nicht von ihnen abgewendet. Als sie riefen, hat er gehört. 26. ich werde dich in einer großen Versammlung loben. Ich werde meine Versprechen halten. Das mache ich vor denen, die dich fürchten. 27. arme Menschen werden essen und satt sein. Die, die Jahwe suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll für immer leben. 28. alle Menschen auf der Erde werden es verstehen. Sie werden sich zu Jahwe wenden. Alle Völker werden sich vor dir niederwerfen. 29. Jahwe ist der König. Er herrscht über alle Völker. 30. alle reichen Menschen auf der Erde werden sich vor ihm beugen. Alle, die sterben, werden sich vor ihm beugen. Auch wer sein Leben nicht retten konnte. 31. dessen Nachkommen werden ihm dienen. Man wird der nächsten Generation vom Herrn erzählen. 32. Mann wird dem Volk, das noch geboren wird, von seinen guten Taten erzählen. Man wird sagen, dass er es getan hat.